Durchschall noch im Gitarrenbauch, da seh ich ihn und höre auch die Lieder, die er singt. Ich rieche jenen scharfen Hauch von Schnaps und seh durch Pfeifenrauch, wie andächtig er trinkt. Hör, was er meiner Frau erzählt, hör, wie sie lacht und Fragen stellt, und höre, wie er lügt. Seh, wie er mit den Kindern spielt, an ihre Ohren Muscheln hält, vom Rumpelstilzchen spricht. Wie kommt nur dieser Mann hier hin? Was hält denn hier, was will er denn? Der meine Lieder singt, der meine Schnäpse trinkt, meine Frau ans Lachen bringt, meinen Kindern Muscheln schenkt. Der könnt doch auch als Lohengrin im Nachen auf die Bühne ziehen, den Bauch voll Wagner-Klang. In Flandern an einem Tresen stehen, durch Schnapsglas auf die Mole sehen, am Ölzeug Salz und Tang. Mit langstilligen Mädchen an Kaminen hocken als der Mann, der nüstern beben lässt, als Pfaff und Arzt in Hindustan, der auch noch Orgel spielen kann, die Kinder impfen gegen Pest. Das könnt doch alles der da tun, auf dem jetzt alle Blicke ruhen. Der meine Lieder singt, der meine Schnäpse trinkt, meine Frau ans Lachen bringt, meinen Kindern Muscheln schenkt. Der singt und quasselt, lacht und raucht und isst und lutscht und saugt. Sein Mund kriegt nie genug. Die Zunge brennt in Schnaps getaucht, das Glas, das der pro Stunde braucht, leert er in einem Zug. Wenn der mit anderen Frauen spricht, dann sieht er nur in ihr Gesicht, nur selten tiefer hin. Der lügt das Rumpelstilzchen nicht, nachts unter Kinderbetten liegt, erzählt von guten Feen, ein ordentlicher Mann gepflegt, der Schlips und weiße Hemden trägt. Der meine Lieder singt, der meine Schnäpse trinkt, meine Frau ans Lachen bringt, meinen Kindern Muscheln schenkt. Wie wenn's dem plötzlich nicht mehr schmeckt, wenn der sein Instrument zerschlägt und laut Kommandos brüllt, die Zunge nicht ins Schnapsglas steckt, sie jedem gleich entgegenstreckt, des Nase ihm missfällt. Wie wenn der alle Scham vergisst und sich zum Bahndamm ziehen lässt, Zigeunerweiber jagt, den Kindern sagt, wie's richtig ist, das Rumpelstilzchen Kinder frisst und nachts am Bettpfost nagt. Vertraut dem nicht so sehr, gibt Acht, auch wenn er so gemütlich lacht. Der meine Lieder singt, der meine Schnäpse trinkt, meine Frau ans Lachen bringt, meinen Kindern Muscheln schenkt.